Grüezi wohl nochmal. Grüezi wohl, Stirni mal. Herzlich willkommen. Episode 6, Outcast.ch vom 21. März. Regnerischer Sonntag. Wir haben viel vor, wieder mal. Sehr viel, es läuft sehr viel Filme in letzter Zeit. Und zwar werden wir heute besprechen Precious, based on the novel Pushed by Sapphire. Dann Edge of Darkness, der neueste Mel Gibson-Film. Dann der Jeff Bridges, Oscar-Gewinner in Crazy Heart. Dann Paul Stars und Stanley in Man of Terror Goats. Und schließlich der Born im Irak, Matt Damon in Green Zone von Paul Greengrass. Zuerst aber wie immer ein paar News und ganz am Anfang, was wir sonst noch so geschaut haben mit unseren viereckigen Äugeln. Machst du wieder mal den Anfang? Mach ich. Jetzt gibt es gerade Kontroversen. Zum Anfang. Wir müssen das einstimmen. Und zwar habe ich den Oscar-Gewinner geschaut. The Hurt Locker. The Hurt Locker. Winner. Best Picture. By critics across the country and the Producers Guild of America. You realize every time you suit up, it's life or death. Time, Newsweek, The Washington Post and Roger Ebert called it one of the top 10 movies of the decade. Der Hurt Locker, ja, der war vor einem Jahr mal bei uns im Kino gewesen. Dann ist er eigentlich mit wenig Einspielen wieder rausgegangen. Dann ist er mal auf DVD so ein bisschen unbemerkt rausgekommen. Und jetzt hat er den Oscar gewonnen. Tja, da denkt man sich, schaut mal den nochmal. Die Abenteuer von dieser Bombenentschärfungseinheit. Genau, die Leute wollen etwas handeln und so. Und, wie hast du ihn gefunden? Ich finde gar verdient. Also ich bin bei 4 Sternen. Ich bin bei 5 Sternen. Wieso jetzt das? Es hat mich immer noch gepackt, es packt mich immer noch. Und der Jeremy Renner ist der Hammer, wie er spielt. Der absolute Hammer. Das völlige Arschloch und einfach herrlich. Aber es hat Länge nicht drin. Das soll er dort rumrennen zu dieser Familie heim und die ganze Sektion dort so gegen den Schluss. So. Ja, klar, der ist ein Drogenjunkie. Das ist ein bisschen. Die Aussage vom Film ist ja, War is a Drug. Und wenn du mit dem Wissen den Film schaust, dann siehst du, der ist eigentlich ständig drauf. Der handelt nicht logisch. Der macht einfach drauf los und macht Fehler und ja. Also du siehst jetzt nicht, dass der überhaupt keine Figurenzeichnungen hat eigentlich. Oder findest du, er hat Tiefgang in der Figur? Er hat schon Tiefgang. Vor allem am Schluss, wo er dann wieder zurückkommt in sein schönes heimische Ländli, ins Haus mit Frauen und Kindern und dann dort völlig nicht mehr zurechtkommt. Mal, ich will schon meinen. Ja. Aber die Frage ist eben wieder Oscar, ja oder nein, oder? Ja. Oh, also ich finde halt nein. Du findest nein. Ja, Konkurrenz war schon 9 andere Filme gewesen. Also Inglourious Basterds. Der ist auf der Academy einfach ja, nicht Academy-like gewesen. Aber, also für dich ist eigentlich der Einzige, wo der Hurt Locker hätte können, sollen, schlagen, weil Inglourious Basterds gesehen. Jetzt von persönlicher Vorliebe her. Von persönlicher Vorliebe Bastards und Avatar natürlich. Weil Avatar war einfach das Kino-Ereignis gewesen. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Und für das Ereignis geht man in Kinos und man soll auch, ja, meiner Meinung nach, können wir Ereignisse auch mal ein bisschen auszeichnen, oder? Hurt Locker, schaust du dich echt schon oft? Ich habe jetzt zum zweiten Mal geschaut. Ja. Yeah. Ganz und. Ich finde ihn immer noch spannend. Findest du ihn immer noch also ich könnte das nicht jede Woche schauen, das definitiv nicht. Ich muss einmal pro Jahr das lange. Und meinst du, in ein paar Jahren wird man sich noch gross? Er wird dann weiterhin einfach den Kleber auf dem Cover haben, Oscar gewinnen 09, aber wegen dem ist jetzt ein No Country for Old Men auch nicht mehr geschaut worden. Das stimmt, wiederum. Gehen wir zum Richard Kelly. Du hast ja, glaube ich, den Box auch erst gerade geschaut. Genau, ja. Das ist eine durchschnittliche Wahl. Durchschnittliche Wahl. Ich habe mich dann da überreden, doch einmal Southland Tales zu schauen. Ich entschuldige mich nicht. Es ist das ein Science-Fiction-Epos, muss man sagen, mit einer 2,5-stündigen Laufzeit, wo sich die ganze Schar von schlechten Schauspielern eigentlich versammelt. Wir haben da Sean William Scott, Dwayne The Rock Johnson, Sarah Michelle Gellar, Mandy Moore und Justin Timberlake, um dem Ganzen noch ein Krönchen aufzusetzen. Um was es geht, ist relativ schwierig zu sagen. Es hat etwas zu tun mit flüssigem Karma, glaube ich. Mhm, ja. Zeitreise, Zeppelin, East Trucks, Playback von Justin Timberlake. Das war super. Also alles in allem ein Film, wo man nicht rauskommt. Ja. Aber das war ja bei Donnie Darko auch schon. und da hat niemand gemutzt. Gut, aber Donnie Darko kann man eigentlich rauskommen, wenn man ein paar Mal schaut, habe ich das Gefühl. Und du meinst, ist ja relativ linear. Okay. Aber Southland Tales ist einfach so ein Wirrwarr von Neomarxismus bis... Also da ist eins durcheinander. Das Ganze hat... amüsant angefangen, die erste halbe Stunde, Stunde. Und ist dann einfach immer wahnsinniger und verrückt worden. Ich meine, es hat lustige Figuren und so weiter, aber als Geschichte, die da erzählt wird, bringt mir jetzt das nichts. Nein, es bringt wirklich nichts. Einfach, ich finde es faszinierend, dass Southland Tales einfach animiert hat, um weiterzuschauen. Weil schauen, was für Krankheiten haben sie jetzt noch und haben sie eine Erklärung auf das Abend und so. Und Kelly ist halt schon, wenn er dich abholen kann mit seiner Idee, seinem aufgebauten Geheimnis, dann bist du nachher voll dabei. Und ja, ich finde es eigentlich der Hammer. Also Southland Tales, zwar nicht so gut wie Donnie Darko, aber gute Unterhaltung. Also ich gebe dem zwei Sterne. Zwei Sterne. Es hat eine lustige Szene drin mit dem Justin Timberlake, wo zu The Killers Playback macht. Genau, All the Things I've Done, glaube ich. Ich denke, das ist ja die Szene, die die meisten Leute erwähnen, eigentlich, wenn sie den Film gesehen haben. Ja. Ansonsten bleibt wenig, außer ein paar lustige Figuren. Ja, bin ich nicht enttäuscht gewesen, weil der Film ist ja eigentlich, glaube ich, ausgebaut worden in Cannes und genau, so weiter ja, und so fort. Genau, ja, haben sie nicht so viel Freude gehabt. Von dem her bin ich eigentlich positiv überrascht gewesen, dass es kein Nullsterner ist, sondern ein Zweier, weil es doch noch ein paar lustige Ideen drin hat. Ich gehe auf 4 rauf. No Country for Old Men hast du erwähnt. Ja. Nach Burn After Reading, der aktuellste Film von The Coens, ist A Serious Man. Ja. Die Geschichte vom Herr Gopnik. Ein netter Jude, Frau und Kinder, hat einen Job als Lehrer, Mathe-Lehrer, glaube ich. Professor. Professor. What's going on? Well, I didn't want it, and Danny said that he could use it. That is so unfair. What are you... I'll tell you what's unfair. What's unfair is them not letting me play in their card game. Why give him the money? You know what he spends it on? I know about the records. Records? You think he buys records from Mike Fagel? Well, he's not saving up for a nose job. What a brat! What? Nobody in this house is getting a nose job. You got that? Ein Meisterwerk. 6 Sterne, Wortwitz, tolle Atmosphäre, einfach witzig und einfach voll mein Humor. Okay, meine hat er nicht getippt. Meine hat er nicht getippt, überhaupt nicht. Am Anfang war es noch lustig, wenn er zu diesen verschiedenen Rabbis geht und dann die eigentlich noch mehr Fragen aufwerfen. Das ist noch mal lustig. Also und die so. Szene mit dem Zahnarzt, und also ist doch einfach... Ja, meisterhaft. Es ist zum Schiessen, ja, aber schlussendlich bleiben einfach auf eine Einzelszene in Erinnerung, aber die Story selber, es wirkt fast so, hätte Cohen versucht, einen von Wes Anderson zu machen. Und ich muss sagen, in dem ist es einfach gescheitert. Also es ist doch durch und durch ein Cohen-Film. Nein. Doch. Nein, da hat es Elemente, verschiedene Sachen drin. Und vor allem habe ich also das Gefühl, sie dünnt sich jetzt ein bisschen ausruhen auf ihrem Raum und bringen jetzt den Film in Kinos und der neue jubelt wieder, oh, Coen-Film, der ist sicher super, der ist super toll. Ja, das ist er auch. Er ist besser als die meisten anderen Coen-Filme. Kommt ohne Stars aus, sondern wirklich mit einem sensationellen Hauptdarsteller. Ja, Der spielt mühsam mit der angezogenen Handbremse, aber das ist auch einfach der Charakter, den er selber spielt. Bei diesem Film scheidet sich sowieso ein bisschen Geister. Ich meine, auf Outland haben wir da Wertungen von 6 Sternen bis auf 1 Stern, aber da gibt es jetzt alles, die ganze Bandbreite. Ich muss sagen, eben, viele Einzelszenen sind schlussendlich schon in Erinnerung geblieben, aber für mich ist es einfach zu wenig und schlussendlich. Und das Ende ist zwar schön fies, aber es macht wirklich einen auf Edgy Badge, das ist so. Das ist doch Edgy Badge und ich meine, das Ende ist eigentlich ganz klar. Wir wollen jetzt so nicht gross spoilern, aber... Er sagt mal, alles, was in diesem Büro passiert, hat Konsequenzen. Mhm. Ja, und das gibt gerade 6 Sterne. Das gibt 6 Sterne. Das gibt 6 Sterne. Also nicht darum, sondern... Also während ich bei Southland Tales von deiner Punktzahl bei Southland Tales das Doppelte nehme, nehme ich jetzt da die Hälfte von dir. Was, ein Dreier? Ein Dreier. Das Durchschnitt? Nein, das kannst du also nicht bringen. Das ist einer von den schwächsten Cohen, glaube der schwächste Cohen, den ich gesehen habe. Wenn wir also bei schwachen Filmen sind, ich habe jetzt Mary and Max nochmal geschaut. Heute haben wir, glaube ich, ja, also in den ersten 2 Minuten kommen korpulierende Hunde vor. Es wird gefurzt und gemacht, dass es eine Freude ist. Ja. Ja. Ja. Und Und das soll dann lustig sein? Ja, das Ganze ist aber recht liebenswürdig, aber das verstehst du eben das nicht. Das verstand ich eben nicht. Und das Ganze ist, ja, er schafft jetzt in einer Teebeutelfabrik. Ui, wir haben da etwas mega skurriles, lustiges jetzt hier uns ausgedacht. Die vielen skurrilen Einfälle, die es sind keine skurrilen Einfälle, das sind Holzhammer-skurrile Einfälle. Nein, sollen sie sein. Es sind etwa 100 doch, verschiedene skurrile Einfälle. Einprügelt. Nein. Ich habe immer das Gefühl, im ersten Moment, wo er gefurzt hat, hast du abgestellt. Also, Nein, ich wollte jetzt gar nicht auf dem Nummer rumreiten. Es ist auch sonst. Also, nein, es ist doch liebenswürdig, es ist doch herzig. Also, Mary Max, muss man vielleicht sagen, ist ein Stop-Motion-Animationsfilm aus Australien. Mit Philip Seymour Hoffman als Stimme und Toni Collette und Eric Bana. Und geht um eine Brieffreundschaft zwischen einem kleinen Mädchen und einem dicken Mann. Richtig. Wo in New York wohnt und sie ist in Australien. Es geht eigentlich nur um den Briefwechsel. Und ja, das ist doch einfach zu wenig für die knappen anderthalb Stunden. Es ist eigentlich schon zu wenig, aber sie fühlen jetzt eben durch die skurrilen Einfälle, fühlen sie es einfach auf. Es ist einfach, herzig. Hast du gerade kritisiert bei den Counts, dass es nur gute einzelne Sachen hat, aber keine Story. Und das ist hier eigentlich genau das Gleiche. Nein, nicht wirklich. Es hat zwei Schmunzler drin und der Rest ist einfach... Nein. Sie toppen jede Szene eigentlich. Mary Max finde ich aber so schön. Immer so, was bringen sie jetzt noch? Und dann Und dann der nervige Soundtrack, du. Ach, der ist so schön. Du. Also nein. Und dann stilistisch mit dem Rot und Schwarz-Weiß. Es ist einfach alles, ist einfach so ein bisschen, eben, wie gesagt, wir wollen jetzt irgendwie ein bisschen anders sein. Ja, es ist erfrischend anders. Es ist nicht erfrischend, es ist abgestanden mittlerweile. Nein, ich finde das schön. Ich finde das der schönste Film vom letzten Jahr. Der schönste Film der vom schönste letzten Jahr? Film ich habe nicht oft im Kino gesehen, du los. Was ist das ist der schönste Film vom letzten Jahr. Sag jetzt nicht Avatar. Wieso nicht? Also meinst du jetzt emotional schönste Film? In dem Fall, oder? Nicht visuell schönste Film. Ja, emotional. Das ist noch schwierig, hä? Das ist noch schwierig, hä? Ja, dazu überlegen wir aufs nächste Mal etwas. Ja, gut. Was der emotionalste Film von 2009 war für mich. Mary und Max war für mich eine Kopfschüttelpartie. Ich gebe 3 Sterne, weil er liebevoll gemacht ist. Ich gebe 6 Sterne und ich schüttle nicht mit dem Kopf, sondern klatsche mit den Händen. Das ist ein Meisterwerk, das da der Adam Phillips. Das ist mir gleich wieder erzählt, von dem wollte ich nicht mehr gesehen. Nein, das ist, nein, das ist ich wunderschön. Nein, Wetter, aber ich gebe 3 Sterne, es ist okay. Aber es ist einfach, es ist ein Kurzfilm, also das hätte man in einer Viertelstunde können erzählen mit 2 Briefchen. Und dann hat es gelangt, dann muss man das eigentlich nicht ewig rausziehen und auffüllen mit Jockey Hotdog. Ich finde es herzig. Ich finde es herzig, ich könnte immer wieder schauen, immer wieder das Lächeln auf dem Gesicht. Und Mary Max, schön, 6 Sterne, morgen bei 3. Ja, gell, was einem nicht umbringt. Genau, das macht einen anders. Das hat sich auch der Ethan Hawke, Mark Ruffalo, Amanda Peet denkt, die im Film What Doesn't Kill You mitgespielt haben. Der deutsche Titel ist Boston Street, erst gerade letzte rausgekommen. Die Story, harte Siege in Boston, der Hawke und der Ruffalo prügeln sich ein bisschen durch Boston durch und dann irgendwann kommen sie in den Knast und dann kommen sie geläutert wieder raus. Hat man schon 1000 Mal gesehen, muss man jetzt nicht wieder durchcatchen, ist langweilig eigentlich während der ganzen Zeit. Der Film ist komisch gewichtet, ausgerechnet Gefängniszeit, wo eigentlich so charakterbildend dann nachher ist, dauert gerade mal 10 Minuten, während es dann in den ersten 40 Minuten hauptsächlich auf Leute einprügelt. Aber die Stars, hä? Ja, die Stars, ja, das ist eben so eine Sache. Ein Ruffalo ist anständige Leistung und der Ethan Hawke ist auch ein Liebe. Der Amanda Peet ist ein bisschen ein Army. Und ja, nein, Boston Streets, What Doesn't Kill You, ist ein ganz schwaches Filmchen. Ja, hoffen wir, Boston's Finest, nein, Brooklyn's Finest. Brooklyn's Finest, ja. Wird dann ein bisschen besser. Wenn wir es hoffen, ja. Tja. Du hast da noch viel mehr als ich. Du kannst gerade noch mal ein Zugpferdchen machen. Wir können ein Zugpferdchen machen, ja. Gut. Das habe ich aber auch gesehen. Den hast du auch gesehen. Ja, so etwas. Trans-Siberian mit einem kleinen Star-Aufgebot, muss man da sagen, mit Emily Mortimer, Ben Kingsley, Woody Harrelson, Thomas Kretschmann, der liebe Deutsche. Geht es darum, dass ein junges Bärli, Mortimer und Harrelson, von China auf Russland fahren, eben in dem Trans-Siberian Zug, und dann machen sie eine Bekanntschaft mit einem jungen Pärli. Es ist dann, kommt immer mehr Thriller-Zeug über, die einen schmuggeln dann irgendwelche Drogen, und wenn dann die russische Polizei diese Drogen finden, dann gibt es dann ja, Ärger, und ja, es ist ein bisschen Hin und Her, und ich habe den noch glatt gefunden. Wie hast du den gefunden eigentlich? Ich habe den okay gefunden. Okay ja. Heisst 4 Sterne. Also mir hat, habe ich 4 Sterne gegeben? Nein, das nehme ich jetzt einfach raus. Das weiss ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe 4 gegeben, weil ich habe, vor allem das Setting hat mir gefallen. Die Darsteller haben mir gefallen. Also das ganze letzte Drittel und so, dann ein bisschen mehr passiert, bin ich dann nicht mehr so dabei gewesen. Ja. Nein, ich habe die Mortimer, Emily Mortimer habe ich ganz stark gefunden. Also Ben Kingsley. Nein, aber ich muss sagen, das ganze Leben von der Mortimer in ihrem Spiel, und sie spielt wirklich genial. In die Zwickmühle, wo sie reinkommt, und ihr Dilemma, das sie hat, genial überbracht. Genial ist auch Sophie Scholl. Da darfst du Solo machen. Darf ich da Solo machen? Ist das Solo machen. Was ist mit den Schmierereien? Nieder mit Hitler. Freiheit. Den durchgestrichenen Hakenkreuzen an der Universität. Die stammen von meinem Bruder und mir. Das geht um Sophie Scholl, die mit ihrem Bruder und ein paar anderen Leuten, also eine 23-jährige Studentin, während dem Zweiten Weltkrieg Flugblätter verteilt hat mit nazikritischen Texten. Und sie ist dann gefasst worden, ihr Bruder auch. Und da geht es einfach um das Verhör und den Prozess. Es ist eigentlich mehr ein gefilmtes Theaterstück, kann man so sagen. Also es sind da wirklich nur die Befragungen, und einfach super gespielt von der Julia Jentsch. Ja, schlimm, was dort alles gelaufen ist. 5 Sterne wollte ich nur kurz erwähnen, dass der wirklich empfehlenswert ist und du den vielleicht auch mal gut. Vielleicht mitnimmst. Gut, nehmen wir nachher mit. Deutsches Kino, weiterhin Das Weiße Band, der grosse Oscar-Kandidat von deutscher Seite aus. Er ist dann weggenommen worden, der Oscar, von einem argentinischen Film, wo noch niemand etwas davon gehört hat. Das Weiße Band hat die Palme geholt, die Goldene Palme in Cannes letztes Jahr. Und jetzt natürlich habe ich mir das angeschaut und wirklich überlegt, ist das jetzt eine Palme wert? Mir natürlich lieber gewesen, wenn der Tarantino dann Palme geholt hat, aber das ist dann, ja, für die Croisette ist das ein bisschen zu speziell gewesen. Gipfeli. Das Weiße Band spielt kurz vor dem Ersten Weltkrieg in so einem Dörfli. Ja, es ist eine Zeit, wo im deutschen Land ein bisschen Zucht und Ordnung geherrscht hat. Das heisst, Väter haben mal Kinder verprügelt, wenn sie mal spät vom Spielplatz heimgekommen sind und so. Und dann passieren dann auch so komische Sachen. Der Arzt verletzt sich, Kinder werden entführt und nachher verstümmelt gefunden und so. Ja, das bin ich schockiert. Das hast du nicht erwartet. Nein, verstümmelte Kinder. Was ist denn das Weiße Titel gegeben? Dürfen wir das nicht sagen? Das dürfen wir schon sagen. Das Weiße Band kommt Pfarrerskind über, wo die Spar vom Spielplatz heimgekommen sind. Das Weiße Band soll so ein bisschen die Reinheit symbolisieren. Was ja bei Pfarrer und Kinder, wie wir aktuell wissen. Ja, das ist ein Zweierlei. Jedenfalls, eben kommen, nachdem es Spaß vom Spielplatz heimkommt, kommen sie zuerst Schläge über und dann kommen sie ein weißes Band über, um einfach wieder daran zu erinnern, sie sind ja eigentlich rein und sollen sich nicht so benehmen und so. Sie sollen rein wie das weiße Band sein. Du hast noch nicht gesagt, wie du findest. Ich habe nicht gesagt, wie du findest, genau. 5 Sterne anspruchsvolle Unterhaltung. Diskussionen werden nach dem Schauen vom Film sicher geführt. Aber an einigen Stellen ist er wirklich zu lang. Der Film geht beinahe 2,5 Stunden und es zieht sich zwischen ihnen recht hin. Er hat auch mal belanglose Szenen drin, wo jetzt natürlich auch irgendwelche Heinis führen zu trotteln können und sagen, ja, das ist doch die Symbolik und sowieso. Heinis, die haben wir gerne, was noch lieber als die Gnalis. Nein, das Weiße Band. Ja, ich würde nicht sagen, gute Unterhaltung, das würde ich jetzt bei diesem Film nicht sagen. Ein guter Film und sicherlich, ja, der beste deutsche Film seit Das Leben der Anderen. Hast du den gesehen? Den habe ich gesehen. Aber hast du nicht gut gefunden? Nochmal schauen und dann drüber reden. Nochmal schauen und drüber reden. Okay, ich habe mir erst 3 Sterne gesehen. Schon? Ja. Dann ist es glatt 6. Ich habe dafür noch gesehen, wir haben noch gar noch nicht so drüber geredet. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, der vierte Teil von Indiana Jones. Dazu muss man vielleicht sagen, dass Raiders of the Lost Ark natürlich einer meiner Lieblingsfilme ist und ich mit dem aufgewachsen bin. Ich bin nämlich damals, haben wir keinen Fernseher gehabt. Unsere Großmutter wohnt gerade einen Stock unten dran, hat sie gewohnt. Und dann bin ich dort runter und habe am Morgen um 1, das weiß ich noch, die Wiederholung von Indiana Jones 1 geschaut, während der mal geschlafen hat. Und seitdem bin ich eigentlich so ein bisschen ein Spinner, wie ich bin. Darum mit grosser Spannung der vierte Teil erwartet, ist dann verrissen worden. Schlimm. Aber dann zeigt man auch nicht an der Klosette. Ja. als Weltpremiere. Das macht man nicht. Ja. Ich bin nicht sicher, ob ich es der schwächste oder der zweitschwächste finde. Es hat Sachen drin, die mich oft aufregen, die CG-animierten Erdmännchen, die CG-animierten Äffle mit der Tarzan-Szene. Ist alles schon darüber geredet worden. Die Kühlschrank-Szene finde ich jetzt zum Beispiel cool. Aber trotzdem ist es einfach noch unterhaltsam gesehen und ich habe Freude gehabt an ein paar Sets und so weiter. Ich habe zweimal im Kino gesehen und habe jetzt nochmal geschaut. Und ist halt schon ein bisschen schwach, aber es ist ein Film, wo man sich dann einredet, dass er eigentlich doch ganz cool ist. Also okay. Wie hast du so, was hast du so für Erlebnisse mit Indie 4? Das wird jetzt peinlich, gar kein. Gar kein? Gar kein. Indiana Jones 4 noch nicht geschaut. Ja, definitiv gut. Noch nicht geschaut. Ich denke immer wieder daran, wenn ich an so eine Szene denke, so wie wenn er so um ein Seil ist und dann nachher der andere der Gegner durch die Scheibe durchjagt. Genau, und so. Das, und dann das sieht aber schon ganz glatt aus. Und nein, so. Es hat ganz tolle Sachen drin. Es hat einfach so, es ist ein typischer Film, wo so die Ouch-Momente hat, wo vielleicht etwa 4 Momente sind im ganzen Film. Aber die sind einfach so ouch, dass man nachher nur noch an die denkt und sich darüber aufregt, weil die guten Momente eben nicht sensationell gut sind, sondern einfach gut. Okay. Also, Indiana Jones werden wir schauen, gibt den fünften Teil vielleicht, wie wir den George Lucas kennen, bis der mal ein Script Approval macht, geht es noch 5 Jahre. Mal schauen, ob der Harrison dann noch mag. Und der Harrison, ja, der ist auch schon alt. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull kriegt 4 aufgerundete Sterne. Ich übergebe dir den letzten Film. Ich habe noch weiterhin vieles geschaut. Ponyo, Frankenstein. Ponyo kann ich sehr empfehlen. The Horse Whisperer kann ich nicht empfehlen. Aber sonst wäre es das gewesen, wo ich darüber reden wollte. Und du gehst jetzt, glaube ich, noch ins Gefängnis, gell? Ich gehe jetzt noch ganz schnell ins Gefängnis. Ich kann noch da gehörst du hin. für Mary and Max, the Serious Man. Ja. Du kannst den ganzen Gefängnis lang nur Serious Man Dialog studieren. Oh, so schön. Freue mich jetzt aber drauf. Yeah. Oh Gott. Bronson, Verfilmung vom Leben von. Mit Charles Bronson. Er nennt sich selber Charlie Bronson. Das ist sein Künstlername. Seinen richtigen Namen habe ich vergessen. Er ist einfach der berühmte Sträfling von Großbritannien. Er hat auch um alle Preise berühmt werden und dann schlussendlich ist er im Knast gelandet. Und hat dann versucht, eben der berühmteste Knastologe von Großbritannien zu werden. Es ist ihm auch gelungen und so. Ja, es ist ein klarer Fall von Form über Inhalt. Es hat tolle Kameraeinstellungen dabei und so, aber die Story ist ein fertiger Blödsinn. Es wird skurrile Szene an skurrile Szene angereiht. Es ist nicht wirklich interessant. Ja. Zwischen seinen Knastszenen erinnert er ein an Hunger mit dem Michael Fassbender. Hunger habe ich auch. Hast du auch? Ja. Schon. Machen wir noch Cannoli-Suppe. Ja. Jedenfalls Bronson, Form über Inhalt. Ja, wie ist das so mit psychedelisch oder wie? Ja, auch. Und dann geht er an einen Transvestitenabend und so. Da muss man meinen, so, ja, was ist das wieder? Und Transvestiten? Ja, Transvestiten. Jetzt hängt er wieder an einem Wort auf. Ja, Entschuldigung. Ein Buchstabe. Wer den Tracy Fragments gesehen hat, der weiss so etwas, auf was er sich einlässt bei Bronson. Hat es dort auch gelöhnt? Nein, kein fette gelöhnt. Wir könnten eigentlich auch mal so eine Compilation machen. Von den besten Clone-Momenten der Filmgeschichte. Ich meine, jetzt haben wir schon Smoking Aces 2 versprochen. Tracy Fragments hat auch gute Clone-Momente. Ja, mal. Doch. Gibt es Top. Meine Top Sponsor Weifen. Haben wir in der Theodora. Gut, das war es gesehen, mit was wir geschaut haben. Wir kommen zu ein paar News. Das ist ein bisschen klein Druck. Der Tim Burton. Ja. Ist gerade ein bisschen am Geld verdienen. Tim Alice in Wonderland. Er hat ja auch schon mit Nightmare Before Christmas, wo er jedoch nicht Regie geführt hat, sondern Henry Selick von Coraline. Genau. Und Corpse Bride, wo er selber Regie geführt hat, hat er schon sich ins Trickfilm-Genre gewagt. Knetz-Trickfilm. Sein nächstes Projekt ist also auch wieder so ein Trickfilm. Das aber natürlich in 3D. Und es muss wieder eine alte Serie tragen, glaube ich. Es muss eine alte Serie tragen, wo ja schon auch schon verfilmt worden ist. Und Zeichentrickfilm, Comicstrip, alles. Und zwar Addams Family. Genau, da gibt es zwei Filme von Barry Sonnenfeld. Genau, mit Christina. Christina Ricci, ja. Und Angelica Houston. Ja, braucht das jetzt auch noch von Burton? Ich weiß einfach schon genau, ja, das ist wieder so, man weiß, was man erwartet, das wird man wahrscheinlich bekommen. Und dann ist man zufrieden, aber ich fände es halt interessant, der Burton, für mich, Ed Wood zum Beispiel, also wenn er mal ein bisschen aus seinem Gärtchen rauskommt und mal etwas anderes probiert. Also, ich habe einfach Angst, dass der Mann, der wird so Karikatur von sich selber. Mhm. Ja. Ja, das muss er sich jetzt auch ankreiden lassen. Er ist eigentlich selber die Schuld, dass er einfach immer so ein bisschen das Düstere und so hat. Und so. Ich meine, Big Fish hat er ja gemacht, oder? Ja. Nicht vergessen. Hat es dir nicht gefallen, aber... Mal, hat mir gefallen. Ich habe gesagt, es sei nicht so genial. Ja, okay. Aber gut, sicher. Ja, okay. Ja, es soll es probieren. Man wird wahrscheinlich überkommen, was man erwartet. Und ja, gehen wir weiter, würde ich meinen. Letztes Jahr, großen Erfolg, The Final Destination, ein absoluter Brunskäs. Ein Brunskäs? Ja, das muss man schon so sagen. Was ist denn das für ein Wort? Ja, schau den Film, dann weißt du. Ich habe ihn gesehen. Ah, okay, siehst du, dann sagst du ja was. Hoffe ich, hätte jetzt gesagt. Der vierte, ja, was macht man im Hafen? Um einen Käse. Oder Brunzen. Im Nachthafen. Lämmer's. Egal, ein Käse auf jeden Fall. Irgendwelcher Art ist das gesehen. Der vierte Teil von der Final Destination Reihe. Wir haben gedacht, vielleicht ist das gesehen. Wir sind enttäuscht worden. Nein. Du hast es noch nie gesehen. Final Destination 5 in Planung bei Warner Brothers. Ja. Obwohl die anderen bei New Line, glaube ich, gesehen sind. Richtig, ja. Aber Warner Bros. Hat der Vertriebsreiter kommt. Ja, irgendetwas. Was muss die Serie jetzt noch bringen, damit es wieder frisch ist? Also, ich weiß nicht, ob erst und zweiter Teil, ob du mir da einig bist, sind amüsante. Teil 1 habe ich ganz amüsant gefunden, Teil 2 hat dann schon ein bisschen angefangen, weil die Personen wirklich scheißegal langsam geworden sind. Und es ist dann von Teil zu Teil schlimmer geworden. Die Typen sind unsympathisch und. Ja, auch die Kills waren dann richtig rausgezögert. Man wusste, dass jetzt gerade einer putzt und es ist dann dauert. Ah, nein, die Luft ist raus aus dieser Serie. Das Game Over 5 kommt übrigens auch. Oh nein. Double Feature. Ja. Hafer Käse, Obi. gehen wir weiter. Filmemacher Sofia Coppola, Gus Van Sant, Bill Condon. Was denkst du so, wenn du an die Filme machen denkst? Ich denke an super Film. Ja, yeah, so. Lost in Translation, Good Will Hunting. Ist schön. Ja. Denkst du nicht an Twilight vielleicht? Tja, wegen dieser Newsmeldung jetzt leider Gottes schon die drei Leute, die zwei Männer und Sophia. Sag mir nochmal, wer der Bill Condon ist. Der Bill Condon? Ja. Hätte ich jetzt dich wollen fragen. Ich weiß es nämlich. Hast du mich wollen fragen? Ist für einen Oscar nominiert gewesen, das weiß ich. Ja. Ich muss ihn schnell googlen. Dreamgirls. Ah. Regisseur von Dreamgirls. Habe ich nicht gesehen, aber. Ja, gut, okay. Jedenfalls, aber die drei Leute sind jetzt angehauen worden für. Ja, für Twilight, der letzte Teil ist, glaube ich. Der Breaking Dawn. Ja. Genau, da wird ja ein zwei. Genau, er wird die zwei Teile rausgeholt. Ja. Was ist jetzt das wieder? Ja. Also ich meine, gut, Man muss froh sein, als ich die News gelesen habe und gesehen habe, Coppola ist Angst, dass der Francis da hingeht. Und dann wäre es dann super geil gewesen. Sofia Coppola, ich meine, das ist klar, man wird wieder eine Frau vielleicht. Vielleicht gerade nach der Catherine Bigelow ihrem Oscar gewinnen. Nee. Also ja, so denken die Studios am X. Also, das ist nicht so weit hergeholt. Ja, interessiert dich denn so einen Twilight-Film mehr, wenn er von so einem Regisseur mit solchem Prestige gemacht wird? Oder hast du das Gefühl, das Studio hat da immer noch so wahnsinnig die Hände drin, dass sie schlussendlich da reinreden? Ich glaube, das ist einfach nur ein Gerücht, das einfach noch reingeworfen ist. Ja, vielleicht macht es auch einer von diesen drei, wo jetzt Teil 1 bis 3 inszeniert haben. Teil 1 von der Catherine Hardwick. Hardenicke oder so irgendwie. Hardwick. Ja, sehr schön. Yeah. Ja. Zweiter Teil der Chris Weiss. Right. Und Teil 3 David Slade. David Slade, wo ja eigentlich auch. Ich hoffe eigentlich, er hat Erfahrung bei Vampiren. Ist ja eigentlich ein Horror und Hard Candy. Das ist eigentlich ein guter Regisseur. Aber der Trailer, den wir gesehen haben, ja, es sieht einfach wieder so. Sieht schon mal super aus. Es sieht nach Teil 2 aus und ja. Was ich ja noch nicht gesehen habe. Wir dürfen den Röbi wieder anschauen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich freue mich auf das Review vor allem, wo wir dann auch. Das wird sehr lustig sein, ja. Da freue ich mich auch drauf. Gehen wir weiter. Paranormal Activity 2 haben wir gross geredet von Brian De Palma. Wir gehen ein bisschen ab. Akiva Goldsman hat ein Drehbuch geschrieben von Batman und Robin zum Beispiel. Okay, hat sich nicht mit drum bekleckert. A Beautiful Mind hat er auch geschrieben und okay. So weiter. Hat noch nicht regiert sozusagen und wird jetzt Paranormal Activity 2 machen. Und der Cast soll wieder der gleiche sein, was absolut keinen Sinn macht für die, die den Film gesehen haben. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Das noch so am Rand. Gehen wir weiter, da gibt es nicht groß etwas dazu zu sagen. Die Penelope Cruz ist ein bisschen bekannt worden, was genau sie im vierten Teil von der Pirates of the Caribbean Trilogie wird spielen. Mhm. Und zwar die Tochter vom Captain Bluebeard. Das ist der Bösewicht, der Blaubart. Okay. Und Studios sagen auch, sie bringt viel Witz und Pep rein. Ja. Und man kann sich das eigentlich vorstellen. Das heisst, sie läuft im Korsett rum und alle Männer schauen nach und dann geht vielleicht. Noch ein bisschen Sprüchli und ja, und dann, wenn sie dann anschaut, geht vielleicht einer vom Boot oben runter und so und dann ist gut. Aber ein würdiger Ersatz für Nightly Bloom. Sagen wir Nightly. Der Blum wird ja sehr bald bei uns im Kino sein, Prince of Persia, wie sie seit am letzten Samstag wissen. Das ist ein kleiner Insider. Nightly hat dort eigentlich schön reingepasst. Also ein bisschen Merli-Prinzessin. Ich würde sagen, Cruise ist mir fast ein bisschen zerrassig für die Rolle, muss ich jetzt so sagen. Also ich finde das noch cool. Hast du die Bandidas gesehen? Nein, ich habe gesehen. Okay. Muss man den gesehen haben. Absolut nicht. Der Roland findet den Film super. Ich finde den Film absoluter Hafenkäse. Aber ich habe sie gerne so in so ein bisschen rassiger Rolle. Ja. Mir ist einfach zu viel Star Power dann dabei. Ich meine, Knightley, wo der rausgekommen ist, dann ist sie eigentlich, ja, Nobody hat sie mitgespielt. Bandit Like Beckham und dann ist dann fertig gewesen. Ich würde sagen, man muss eher unbekanntere Leute rein tun. Ich meine, der Johnny Depp ist schon ein Zugtier für den Film und der braucht nicht unbedingt nochmal eine Penelope oder weiss noch auch nicht wer. 3D. Wenn du so dran denkst, was sind so die. Was für Genres sind da so effektiv in 3D? Science Fiction und Horror. Das klingt doch gut. The Hangover 2. Weder Horror noch Science Fiction. Wird in 3D gefilmt. Ja. Ja. Why? Was ist da für Absicht dahinter? Vielleicht kotzt einem irgendein Baby an oder irgend so etwas. Ich weiß es nicht. Das Liebeliege verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Wieso? Was soll das? Also, es ist jetzt einfach so, das macht Geld. Das macht wahnsinnig Geld im Moment. Ich habe einfach das Gefühl, nach 3, 4, 5 Filmen ist das vorbei. Für den Otto Normalbürger, der hat jetzt Freude gehabt, Avatar geht jetzt in Alice Und dann geht er vielleicht noch zweimal so in so einen Film. Das sind ja vielleicht die Leute, die sonst gar nicht einmal ins Kino würden gehen, wahrscheinlich, ja. oder? Die jetzt einfach das gelesen haben, dass das so etwas Cooles ist. Aber ich denke, nach 5 Filmen oder so, das sieht man den Trend wieder absteigen. Also. Ja, sie reisen es natürlich aus, oder? Sie sehen noch einen 3D-Film in Kinos reinbringen. Damit das ist Geld so ein Hangover. Also, das ist jetzt lustig. Warner Brothers hat übrigens auch gesagt, 5 Filme im 2010 in 3D, 9 Filme im 2011. Okay. Da kommt also einiges noch von uns zu. Warner Brothers, die ja jetzt, mit den DC-Helden, DC-Comic-Helden bald werden durchstarten, nachdem ihre lukrativste Harry Potter dann abgeschlossen ist. Wenn sie schauen, dass sie wieder eine Geldkuh bekommen. Man muss den Batman wieder richten. Captain America. Ja, sind sie am Suchen. Das ist ein Wahnsinnsdrama. Ja, das Darstellerkarussell, das dreht sich fleissig und jeden Tag kommen zwei Schauspieler dazu. Und da gibt es vor allem die Gerüchte, dass sie $300,000 nur zahlen. Für die Rolle. Für den ersten Film. Und dass man für 9 Filme muss unterschreiben. Oh. Weil das sind ja Sequels geplant, da ist Avengers mit Avengers-Sequels wahrscheinlich geplant. Und ja, die Frage ist, Captain America, der funktioniert wirklich nur in Amerika. So ein Held wird bei uns ausgelacht. Und ich würde sagen, jetzt einen Captain America bringen, der dann irgendwie Kommunisten oder was zusammenhaut, Nazis gar zusammenhauen, ich weiss es nicht. Das wird heute belächelt und so. Früher war es schön, die Propaganda machen, aber so eine Figur funktioniert heute einfach nicht mehr. Castet aber ist schon der Hugo Weaving. Genau, als Bösewicht. Red Skull oder so. Und Chris Evans ist im Moment, glaube ich, einer von den anderen ist Channing Tatum. Oh ja, yeah, unbedingt. Dear John. Dear John und G.I. Joe. Oh. Echt und cool. Aber Captain America, ja. Also ich freue mich, weil ich freue mich natürlich auf die Avengers. Ich meine, das Zusammentreffen von Iron Man, Hulk. Captain America, Thor, Hulk, das... Ich bin einfach noch nicht so sicher, ob Marvel die Strategie wirklich schnell genug gemacht hat. Es zieht sich jetzt doch über die Jahre hinweg, es war ja mal Plan gewesen, einfach die einzelnen Helden und dann, dass das alles kumuliert und mit Sam Jackson in allen Filmen als komm, sag mal, du bist du nicht so Comic-Leser. Nick Fury. Ja. Das wäre der Samuel L. Jackson, oder? Ja, ja, mit den Augenklappen. Genau, okay. Da kommt ja Iron Man 2 sich dann ein bisschen mehr zum Zug kommen. Und eben, ich hoffe doch schon, dass da etwas kommt. Tja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein neuer Trailer ist draussen. Predators. Mit dem Adrian Brody. Mit dem Adrian Brody. Am Danny Trejo, am Lawrence Fishburne, das habe ich jetzt alles nicht gewusst, dass sie da mitspielen. Das ist irgendwie völlig an mir vorbeigekommen. Das ist einfach Brody, Gstabi spielt im Predator. Produziert von Robert Rodriguez. Mhm. Eben nicht Regie, das ist eben, nein, das ist eben ein Missverständnis. Das ist eben der Nimrod Atal. Genau, der einen polnischen Film namens Control gemacht hat. Nicht verwechseln mit dem Control-Film von Joy Division. Ist nicht ungarisch. Ungarisch. Jedenfalls, der hat er noch, was hat er gemacht? Der mit der U-Bahn? Ja. Ja, das ist, glaube ich, ein Ungar. Und dann Vacancy hat er gemacht, Vacancy und Luke Wilson. Ah, der Hotel. Genau. Terror. Interessant, wie findest du den Trailer? Also man sieht eigentlich einfach noch nichts. Nein, man hört ein bisschen die Viecher, so wie man es kennt, oder? Es ist erfreulich, dass mehr Licht drin ist in der ganzen Szenerie. Als im Aliens vs. Predator. Ja, das war eine furchtbare Idee. Ja, nein, es ist eine lustige Truppe, die zusammenkommt. Ein bisschen zurück zum Original. Ja, es sieht ein bisschen so aus, so im Urwald rumlaufen. Also das Mal ist es einfach auf dem Heimatplanet von den Predators. Ich hoffe einfach, ja, man macht viel mit Make-up. Und Anzüge. Und ohne grosse CGI. Und ein bisschen oldschool. Ja, das könnte ein richtiger Fun-Film werden. Das könnte passieren. Und da freue ich mich jetzt drauf. Ich würde sagen, lassen wir uns mal einen Trailer rein, wo wir jetzt schon viel da erzählt haben. Wir were chosen. Chosen for what? Wir schauen nochmal über den Teich zum US Box Office, Top 5. Auf dem Platz 5 haben wir Remember Me. Das neueste Robert Pattinson Film. Genau, ist das Opening Weekend gewesen, oder ist das zweite ist, Woche? Das ist glaube ich, habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, das ist Opening Weekend, ja. Das ist sehr schwach. Jedenfalls ist er ist gut weggekommen bei uns, bei Outnow-Kritik. Ja. 4,5 Sterne hat es gegeben und hat anscheinend einen sehr guten Schluss. Also ich bin mir noch am überlegen, ob ich den reingehe. Sei eben nicht so der Twilight, wir huldigen jetzt dem Robert Pattinson Film. Drama, oder? Ja, wahrscheinlich so, ja. 8,1 Millionen am Wochenende. Ja, die Filme haben wir eingespielt. Shutter Island hat genau gleich eingespielt, wenn man den Zahlen da will, glauben. Auf dem absteigenden Ast Shutter Island, aber ich denke, am Schluss mit DVD und so weiter wird das als sehr erfolgreiche Filme rausgekommen. Auf dem Platz 3 haben wir She's Out of My League, eine blöde romantische Komödie, wo wir nicht darüber reden wollen, wo wir auch nicht schauen können. Wer spielt dort mit? 9,8 Millionen spielen dort mit am Wochenende. Auf dem 2 Startwochenende Green Zone. Ja, mit 14,3 Millionen, hinter Erwartungen natürlich geblieben im Amiland, wie gesagt, in Europa. Man will kein Irakkrieg-Film sehen. Nein, man will nicht unpatriotische Filme schauen. Dann kommen die Republikaner, können die verhauen, die warten dann vor dem Kinosaal auf dich. Das ist schade. Obwohl, wir müssen sagen, für uns ist es auch noch interessant, das ist jetzt irgendwie der erste aktuelle Krieg, wo Amerika drin ist, wo Hollywood gerade während dem sozusagen den Film am Laufband produziert. Ja. Also, eben die Frage ist natürlich bei all diesen Filmen, wie gesagt, es sind 20 Jahre aus, welche Filme werden von den Geschichtslehrern noch gezeigt und welche nicht. Auf dem 1 immer noch. Alice, who the fuck is Alice? Mit 62,7 Millionen, der räumt ab. He? Ja, der holt einiges noch rein. Und wieder einen Grund mehr zum Film in 3D produzieren. Eieieiei. Sind wir eins ins Kino gegangen in den letzten 2 Wochen? Unglaublich, es sind ja viele Sachen gelaufen. Ja, es ist viel gelaufen. Variierende Qualität. Ich denke, wir fangen mit den älteren Sachen an. Wir haben hier The Men Who Stare at Goats und das klingt etwa so. My name is Bob Wilton. I'm a journalist. Inspired by the unbelievable true story. You were a psychic spy. A Jedi warrior. Of the government's most secretive program. I've been reactivated. What are you doing? Cloud bursting. And it's gone. Len's story was unbelievable and completely true. We must create warrior monks who can see into the future. Sorry it doesn't work out between you two. The men who stare at goats. We fight with our mind. Rated R. So, guys, Peter. Heidi? Das ist jetzt so. Du hast ja angefangen. Ja, Men Who Stare at Goats erzählt Geschichte von Einheit in der US-Armee, die psychische Fähigkeiten nutzen will. Zum Frieden bringen, zum nicht zum friedliche Kriegsführung machen. Mit Anstarren, Hypnotisieren, durch Wände rennen und anderem Geschmeiss. Ein Reporter, der Ewan McGregor, will dieser Sache auf die Spur gehen und trifft dann Mitglied dieser Einheit, die anscheinend immer noch existiert, der George Clooney. Men Who Stare at Goats, Kriegssatire oder einfach Blödelseich? Blödelseich. Hochstehender Blödelseich im Stil von Burn After Reading. Das ist so mein Kurzfazit. Im Stil von Burn After Reading? Du musst es wieder degradieren, der Burn After Reading. Also ich bin enttäuscht gewesen. Du bist enttäuscht gewesen, ja. Du hast mehr erhofft von dem. Ich habe den Witz recht flach gefunden und ich habe vor allem wieder mal ein Fall von Trailer, wo jeder Witz erzählt. Ja, im Trailer schon viel Sachen recht wenig kann ich lachen. Also, ich habe Jeff Bridges auch nicht cool gefunden. George Clooney, weiß ich nicht, und der Ewan McGregor mit seinem amerikanischen Akzent hat er mich nicht ganz überzeugt. Das dümpelt von sich an, ein paar laue Witz und irgendwie nie auf dem Niveau von, sagen wir, meiner Lieblingskriegskomödie Three Kings, auch mit George Clooney. Es ist überhaupt nicht bissig. Nein, es ist nicht bissig, es ist wirklich blödel angesagt. Und besonders keine andere Absicht wahrscheinlich nicht dahinter gewesen. Ich meine, Little Man Who Stare at Goats, ich meine, da kannst du es nicht viel erwarten, oder? Aber ich habe das Gefühl, es hat schon noch andere Absichten, was aber einfach nicht erreicht. Ja, dann müssen wir dann wieder zwischen den Zielen lesen, oder? Da wird man dann wieder schlauer. Nein, da habe ich lustig gefunden. Hat ein paar ganz lustige Szenen gegeben, vor allem der Schluss da, wo dann alle auf LSD rumgurken. Das ist... Nein, das habe ich ganz klar Film. Kurzweilig, einmal geschaut. Wird wahrscheinlich ja, nicht in der Top 10 sein, Ende Jahr. Aber ich werde mich lächeln darauf erinnern. Der wird nicht einmal gekauft von mir. Nicht? Nein. Das sehen wir dann noch. Ey, oh. Ich kaufe ja alles. Du kaufst ja alles. Nein, Jeff Bridges ist super gesehen. Kevin Spacey, völlig vergütet. Der ist wirklich vergütet. Ja, der ist zu wenig vorgekommen. Hat eine lustige Figur eigentlich gehabt, ja. Aber... Du, bei mir langt es letztendlich auch nur auf ein Gut, für eine nette Unterhaltung zwischendurch. Auf ein Vieri langt es. Auf ein Vieri langt es bei mir. Auch bei mir ist es bei einem 3, aufgerundet von 2,5. Boah, du bist wieder böse. Ich bin wieder böse. Nein, ich bin halt einfach kritisch. Ich meine, du... Ja, ich lasse mich leichter begeistern, ja. Das ist aber auch schön, dass ich nicht jeden Film hinhocken muss und denken, so ein Seich. Ja, das ist schön. So ein Seich, habe ich das auch beim Nächsten gedacht. Moment schnell. Green Zone. Wenn wir Green Zone. Green Zone. Wenn wir Green Zone. You're in the 85th. That's WMD unit, right? How'd you know that? It's right there on your rifle. Lori Dane, Wall Street Journal. How's it going? You know, we haven't found it yet. Hey, Sergeant Perry. We'll find it. It's frustrating, right? A little bit. So what are you and Marty talking about? Oh, you know, I can't talk to you about that. Oh, come on. You come in fresh off the field to have a lemonade with Martin Brown? Something's got to be going on. Well, you could ask him. I'm asking you. Does it make sense to you that we're still coming up empty? No. No, it doesn't. Green Zone, habe ich schon so viel zusammengefasst beim letzten. Jetzt darfst du mal... Es ist lieb von dir, dass du mir da den Stab übergibst. Yes. Green Zone, Jason Bourne im Irak. Sie suchen am Anfang des Irakkriegs fleissig da die Weapons of Mass Destruction, die Massenvernichtungswaffen. Ja, und finden recht wenig. Und irgendwann meint Matt Bourne, Damon, er müsse jetzt da auf eigene Faust losziehen. Genau. Und das macht er dann auch. Genau. Und Maschinengewehrli. Ja. Aber er macht fast ein bisschen zu viel auf eigene Faust. Also, dass er da nie kontrolliert wird, zum Beispiel, wenn er da den Gefangenen besucht und so, da habe ich mich ein bisschen gefragt, wie er da der durchkommt, durch das alles. Ich meine, wenn jeder Soldat einfach ein bisschen kann machen, was er will. Ja, es ist wirklich sehr viel Freiheit, das hin und her geben. Kommen wir zum grundsätzlichen. Regie Paul Greengrass von Bourne Ultimatum, Bourne Supremacy und United 93. Bekannt durch seinen Wackelkamera dokumäßigen Style. Vermarktet wird das eben als Born im Irak. Ist es denn aber Born im Irak oder ist das jetzt einfach zu Unrecht? Es ist schon Born im Irak. Es ist eigentlich nicht viel anders. Er hat noch ein bisschen kritische Noten drin, wo es einfach ein Tommy ankreidet. Darum ist er auch mit recht wenigem Einspielergebnis angelaufen. Es ist wirklich ein bisschen Bourne-mässig. Ich meine, Matt Damon ist ja auch ein bisschen selber die Schuld, oder? Ich meine, nach seiner schweren Rolle, wortwörtlich für den Informant, hat er sich wieder ein bisschen runtergehungert für die Rolle, muskelbepackte Irak-Ranger oder was er dort immer soll darstellen soll. Ja, es ist eigentlich nur ein Actionfilm, es hat sicher mehr drin gelegen. Ich meine, da hat ein Kingdom zum Beispiel, ist jetzt einiges brisanter gewesen. Hast du jetzt gefunden? Habe ich jetzt gefunden. Schon allein mit dem letzten Satz hat der Kingdom... viel mehr Brisanz gehabt als die Green Zone während der ganzen Spielzeit. Wie findest du den gerade wenn wir gerade beim Stilistischen sind, wie findest du den Stil von Paul Greengrass? Handkamera. Regt dich der Haus das auf oder es ist anstrengend und ein paar Szenen sind wirklich verhaubar, Action-Szenen, wo man am Schluss gegen einen kämpft, wirklich nahkampfmäßig und dann die Handkamera erkennst du fast gar nicht. Am Schluss liegt einfach der andere tot am Boden und du weißt nicht, wie hat er das genau gemacht. Ich frage nur, weil ich Befürworter bin von dieser Art Film. Ich finde das, also nur eigentlich beim Greengrass, finde ich wirklich, hast das Gefühl, du bist voll dabei und auch das in der dunklen Szene, das körnige Bild, weil das wirklich ist nicht hochglanz. Nicht künstlich beleuchtet worden ist, hat man das Gefühl. Das finde ich super, da ist man voll dabei und die Realitätsnähe finde ich cool. Da habe ich keine Mühe damit. Das macht für mich auch ein bisschen das Spezielle aus. Der Greg Kinnear hat da noch eine schleimige Politikerfigur, hat mir nicht so gepasst. Die Amy Ryan als Reporterin, überhaupt all die Handlungsstränge, die außerhalb gelaufen sind, wo dann einfach wirklich die politische Message noch ein bisschen mehr reingekämmert haben, da habe ich mich ein bisschen gelangweilt. Überhaupt ein bisschen gelangweilt, weil es ist ja kein grosses Rätsel, eigentlich, wie der Film ausgeht, ja. Was das Problem ist. Ist eigentlich kein grosses Rätsel mehr. Man kann eigentlich einfach auf Actionfilm abbrechen und sagen, jetzt ist es wirklich nur ein Ballerfilm und nicht viel mehr dahinter. Trotzdem gebe ich 4 Sterne. Ich auch, ich bin unterhalten worden die ganze Zeit. Das ist gut gemacht und gut gemeint auch vor allem. Wird sicher zu Europa ein bisschen besser laufen als in der Stadt. Doch, also kann ich empfehlen für jeden, der auch The Hurt Locker zum Beispiel gerne hatte, hat er doch ein bisschen etwas. Ja, hat ein bisschen etwas. Nein, vor allem ein Liebhaber, der Kingdom zum Beispiel gerne hatte. Vor allem den Film. Kingdom, den finde ich super, der ist irgendwie unterbewertet. Hast du den so gern? 4 Sterne. Ja, doch. Gehen wir weiter. Rolling Stone raves, Precious has a spirit that soars. It will steal your heart. The longest journey began with a single step. Time magazine says it simply cannot be missed. Precious, rated R, in select theaters Friday. Precious, based on the novel Pushed by Sapphire, diese Woche gestartet in der Schweiz, geht um eine übergewichtige schwarze Jugendliche Mädchen. Hast du jetzt schön rausgerettet aus diesem grammatikalischen Dilemma. Wo sich Precious nennt oder Precious genannt wird. Sie wird daheim von ihrem Vater vergewaltigt, von ihrer Mutter geschlagen und ist schon zweimal schwanger gewesen. Und also einfach ein Drama ihres Lebens, ein Problemkind. Sie flüchtet sich im Kopf ein bisschen in einer Fantasiewelt, bekommt dann langsam durch eine neue Schule und Sozialberater eine Möglichkeit auf eine Flucht, eventuelle. Und das war so der Film. Oscar für bestes adaptiertes Drehbuch. Ist das so gut geschrieben gewesen? Ich muss ganz ehrlich sagen, Precious ist für mich der überbewerteste Film von diesem Jahr bis jetzt. Alle haben in die Luft aufgejubelt, Ebert und der Travers haben volle Punktzahl gegeben. Da musste ich einfach sagen, das erwarte ich auch ein bisschen etwas. Ich bin wahrscheinlich mit vielen Erwartungen in den Film hineingegangen, definitiv. Weil eigentlich ist das 0815-Drama, es ist fast ein bisschen rassistisch, weißt du, die Schwarzen sagen nur Motherfucker und essen die ganze Zeit nur Bullebrüstli. Ja. So ein Klischee, sorry. Aber ist von Afroamerikanern geschrieben, oder? Du meinst auch mein gleich Klischee. Auf einem Buch basiert von irgendjemandem, der das erlebt hat, glaube ich. Sogar. Nein, Sapphire, wie man im Making-of erwähnt auf der DVD, geht eins übrigens schon draussen, die nicht ins Kino pilgern wollen. Sie war die Sozialarbeiterin. Sie ist eine Sozialarbeiterin, die dann die Kinder... Mariah Carey, oder? Die Lehrerin. Die Lehrerin, genau. Das war sie gewesen. Und hat dann, von diesem vielen Erlebnis hat sie dann irgendetwas zusammengesponnen. Precious ist ein fiktives Ding. Ah, okay. Das heisst, ja, die Frau hat es nicht gegeben. Jetzt weiss ich schon wieder ein bisschen mehr. Monique verdient den Oscar. Als böses Mami. Konkurrenz, was hat sie da gehabt? Nicht so viel, hä? Maggie Gyllenhaal, glaube ich, war die dumme gewesen. Ich finde die letzte Szene bei der Sozialarbeiterin, die finde ich so stark. Ist doch eindrücklich. ja, die habe ich so stark gefunden. Und sonst habe ich sie eher ein bisschen... Man hasst sie oder man belächelt sie ein bisschen. Ich meine, da wird wieder der beste Leslie in diesem Film rührt in der Tochter. so Aschenbecher hat. Oder ein Blumentöpf und der Fernseher rührt sie an. Das ist nicht lustig, Chris. Das ist nicht lustig. Der Film ist nicht lustig. Nein, er ist aber nicht lustig. Wirklich bewegt wird er eben auch nicht. Nein, eben nicht. Er ist eben nur so etwas Halbgares. Also, ich finde am Schluss, ich finde wirklich den Schluss am stärksten auch, dass dann noch ein bisschen Hoffnung da ist. Und zum Beispiel, wie hast du die ihre Fantasiesequenzen da, was sie da mit dem... Zuckerguss-Fantasie. Ja. Das ist klebrig und nein. Das hat auch nicht gepasst. Nein, dir hat es gepasst. Es geht. Also mir hat der Film an sich eigentlich gebesselt. 4 Sterne gebe ich. Das ist einfach wieder ein Schauspielerfilm. Es gibt ja die Filme, die einfach zwar eigentlich routiniert Dramas sind, aber einfach durch tolle Schauspielerleistungen dann aufgewertet werden und sehenswert werden. Und von dem her finde ich das sehenswert. Und berührt am Schluss dann doch noch ein bisschen. Und hat eine gute Message und... Ja, eine Message, die man schon... Eine Message, die man schon ein paar Mal gehört ja, hat. Ja, natürlich. Das ist, ich bin einfach effektiv mit zu vielen Erwartungen an den Film angegangen. Ich kann eben hoffen, dass ich wieder mal so einen kleinen Film 5 Sterne geben kann. Yeah. Schlussendlich bin ich bei meinen 3,5. Ich weiß nicht, ob auf- oder abrunden. Ich weiß es noch nicht. Ich habe ihn erst vor 2 Stunden gesehen. Aber ich schlafe mal noch drüber und dann schauen wir weiter. 2 haben wir noch. Jetzt heisst es Mel oder Jeff. Was darf es sein? Wenn wir positiv aufhören oder negativ aufhören. Wir können ja mit dem Mel aufhören und könnten ein bisschen spoilern gegen den Schluss. Ja, ah ja, genau. Wir könnten die anderen abstellen. Genau. Der Jeff Bridges spielt den Bad Blake, Country Star. Star mal gewesen. Jetzt kleine Saloon-Touren durch Amerika mit seinem Auto. Spielt Konzerte auf Bowlingbahnen und Saloons, also ein bisschen abgefuckte Ort. Wer den Wrestler gesehen hat, genau. Das einfach im Country-Outfit. Genau. Lernt dann eine Reporterin kennen, Maggie Gyllenhaal, und erlebt nochmal einen zweiten Frühling mit ihr und ihrem kleinen Kind. Das klingt wunderschön. Gell? Lass mich den Trailer rein. Mr. Blake, I'm Jean Craddock from The Sun Scene. Tape recorder, okay? Go ahead, that's right. What's your real name? I'm Bad Blake. My tombstone will have my real name on it. Until then, I'm just gonna stay bad. Your heart's on the loose. You rolled in sevens with nothing to lose. Where'd all those songs come from? Life, unfortunately. Place for the weird kind. I'm 57 years old. I'm broke. Why don't you sit down and write some songs, huh? Keep talking. You called all your shots. I keep feeling obliged to apologize for being less than you probably imagined me to be. Somehow this don't feel like home anymore. We ought to go out and find some trouble to get into. Yeah, big trouble. And this ain't no place for the weary kind. I knew what the risks were with you, and I took them. This ain't no place. That's one hell of a song. This is gonna be your best year in the last 7. Never too late, son. Never too late. Pick up your crazy heart and give it one more try. Crazy heart, huh? Yo. So schön. Das ist schön. Das ist ja nicht nominiert für den besten Film. Nein, wieso aber eigentlich nicht? Ja, das ist jetzt auch wieder eine von den Schauspielern. Das ist für mich eine Frage. Also Blindside habe ich nicht gesehen, aber... Ist ja nächste Woche im Moon Kino. Moon und Crazy Heart, also egal. Wie man gehört, da bin ich dabei gesehen bei diesem Film. Da bist du voll dabei. Da bin ich voll dabei. Da hast du geklappt. Jeff Bridges, sensationell. Als Alkoholiker, Country-Star. Also ich habe zwischen keinen Bridges mehr gesehen. Ich habe nur noch den Bad-Typ gesehen. Das war wirklich super. dann die ganze Geschichte erinnert, wie gesagt, ein bisschen an Wrestler. Er wollte ja noch ein bisschen Kontakt mit seinem Sohn wieder bekommen, mhm, und ist ja ausgebrannt. Aber im Gegensatz zum Wrestler habe ich am Anfang vom Film nicht das Gefühl bekommen, dass er das noch gern macht. Mhm. Also dass er noch gern auf der Bühne einfach steht, ja, sondern er sagt immer nur, er braucht das Geld und so. Das habe ich ein bisschen schade gefunden. Gut, mit dem etwas anderem ist ja Randy Ram auch nicht reingegangen. Zuerst am Anfang im Ring und erst später hat er dann wieder gefunden, ey, die applaudieren immer noch, wenn ich da aufeinander aufjucke und so. Ja, von dem, sie sind sich sehr ähnlich, die beiden Filme. Aber das verlieren wir mal den Wrestler, mal genau, den Ganzen. Ich habe es auch gut gefunden, sehr gut. Bridges spielt genial, auch die anderen Schauspieler überzeugen. Robert Duvall, Colin Farrell, wie schon erwähnt. Colin Farrell, das ist... Nein, er ist ideal für die Rolle. Aber muss so sein, ja. Aber so richtig zum Dreinschlagen. Ja. Ja, die braucht es, Marco. Die Beziehung zwischen der jungen Reporterin... Das ist für mich eigentlich... Die steht ja eigentlich ein bisschen im Mittelpunkt, kann man fast sagen. Kann man sagen. Die zweite Hälfte zumindest. Und ich muss sagen, da hatte ich ein Problem gehabt. Ich habe irgendwie nicht verstanden, die Begeisterung von dieser ja, nicht schlecht aussehenden Reporterin zu dem bärtigen Alkoholiker. Das ich meine, viel kann sie ja nicht mit Country anfangen. Ich meine, ja, und berühmt ist er ja auch nicht gesehen, nein, hat er kein Geld gehabt. Ist einfach, ja, der Onkel oder so hat mit ihm zusammengespielt und ja, dann hat sie dann ein Interview bekommen. Die Begeisterung, ja, schwierig, aber ich weiss nicht, ob man dann... Von ihm aus gesehen natürlich wiederum selbstverständlich. Das ist, ja, das hat wieder einen Frühling gehabt. Vier gescheiterte Ehen gehabt. Und er hat sein Kind nie können erziehen und hat es doch eine Ersatzfamilie gesehen. In dem. Mhm. Er ist ja dann auch der, der die meisten Schritte macht, der immer ihre hinter der Reihe rennt und so weiter. Ja. Also das habe ich eigentlich schön gefunden. Ja, er hebt sich irgendwie so am letzten Strohhalm bei ihr und das finde ich eigentlich noch schön. Die Musik, wie war die Musik? Ich kann sagen, den Soundtrack kann man ins Gestell stellen. Doch, geschrieben glaube ich von T-Bone Burnett. Der Oscar hat er daheim. Das ist zum mit dem Fuß mitwippen und auch toll gesungen vom Jeff Bridges, muss man also auch noch sagen. Ja, das war wirklich er gewesen, hat man ja die Mücke erkannt, das ist ja unser Dude. Und überhaupt, das Ganze, ja, das ist ein ganz wahnsinnig kleiner Film, ich habe ein Interview gehört mit dem Filmemacher, produziert auch von Robert Duvall und dem Jeff Bridges, damit er noch gemacht hat können werden. Und für das, ja, hast du so einen typischen Fox Searchlight Film, ja, oder? Wo ein bisschen aufs Herz drückt und ja, das ist schön. Es ist super. Ich habe fast noch Angst gehabt am Schluss, dass es allzu kitschig endet. Den Gefallen haben sie uns aber nicht getan. Das ist nein, schön. Das ist schön gewesen. Ich bin am Schwanken bis Max. Ich glaube, ich gehe aufs Maximum. Gehst du aufs Maximum? Mich haben einfach so, also, die Beziehung hat mich gestört und dann ein paar andere kleine Sachen. Aber es sehr gute 5 Sterne kommt von mir über. Sehr gute. Ich würde fast sagen 5,5, aber ich runde die ja ab, oder? Weil ich so ein Geizknäpper bin mit diesen 6 Sternen. Ja, du. Ich muss auch mal schauen, was ich dann... nicht mit dem Wunder, was meine Top 10 Ende Jahr ist. Der will sicher dabei sein. Da mache ich also, mit dir, der ist dabei. Bei mir oder bei dir? Bei beiden. Ja, also bei mir ist er sicher dabei. Wir kommen zum letzten Film von heute. Es ist das Edge of Darkness von Martin Campbell, Regisseur von Casino Royale und Goldeneye und oh, Mask of Zorro. Und vielleicht auch Vertical in it. You represent Northmore and local matters. My daughter came to talk to you, but you're Northmore's attorney. This is a highly regular conversation. You organized Western Mass for Senator Pine, who's put your name before 2 different governors for district court judge. If you don't talk to me, I'm going to the Globe and the Herald. I'm going to tell them my daughter came to talk to you about Northmore, that you were Northmore's attorney, you failed to disclose it to her. And then you'll be right in the middle of a big-ass story saying how my daughter was the target, not me. This is not about police, okay? This is about me knowing what I have to know and the fact that you got to tell me. Mascots. um was geht es? Es geht um den Mel Gibson, der einen Cop spielt und dann seine Tochter nach 10 Minuten Spielzeit... Craven heisst er. Das weiss ich noch. Genau. Und seine Tochter wird nach 10 Minuten Spielzeit, Filmspielzeit, wird sie erschossen und dann geht die restlichen 2 Stunden, macht sie sich daran, da die bösen Leute zu suchen. Genau. Rache-Thriller, so im Stil von Death Sentence und Punisher. Haben wir gemeint? Haben wir gemeint. Ist es aber nicht? Nein. Es ist mehr ein Aufklären von einer Verschwörung als ein wirklich straight-up Rache-Drama. Genau, und darum erinnert es auch eher an Jason Bourne, als wie die vorgenannten Filme. Ja, es ist enttäuschend. Wie lange hat der Mel Gibson nicht mehr geschauspielt? Ich meine, wir haben uns gefreut. Ja, dem ist er vor das Gesicht eingeschlafen. Also, das ist der enttäuschendste Film jetzt von den letzten 2 Wochen gewesen. Müssen wir zugeben. Auch du. Ich sowieso. Also, spannungsmässig nichts. Actionmässig fast nichts. Fast nichts. Emotional wenig. Ja. Was will man da noch sagen? Ja. Also, gehen den Film nicht schauen? Nein, es ist wirklich eine Warnung. Es fängt noch cool an. Man weiss ja eigentlich vom Trailer, dass seine Tochter verschossen wird. Und dann, ja, nicht lange überlegen, oder? Nach 10 Minuten ist sie schon tot, oder? Wird nicht noch gross ausgewalzt und so, sondern die stirbt dann recht schnell. Dann gibt es irgendeine Verschwörung, wo dann völlig an den Haaren herbeizogen ist mit Atomkraftwerken und Senatoren und... Es ist einfach zu viel. Wir haben einfach einen simplen 80s Actionfilm mit Mel Gibson, der wieder mal so richtig auf den Putz haut. Genau, wir haben uns einen zweiten Payback erwartet, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist dann aber nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das an unserer Erwartung liegt, aber ich denke, auch sonst ist es kein guter Film. Nein, wirklich nicht. Und auch Ray Winstone, seine Rolle, was hätte das jetzt sollen? Mel Gibson übrigens das letzte Mal in einer Hauptrolle gesehen, im 2002 mit Science. Das ist auch schon länger her, ja. Eieiei. Ja, wollen wir noch spoilern, den ganzen Schluss? Oder? Wir können noch, ja, tun wir noch spoilern. Jetzt können wir noch den ganzen Schluss spoilern. Also, für alle, die es noch nicht gesehen haben, nicht hören. Für alle, die es nicht wollen schauen, weiter hören, weil es lohnt sich eigentlich nicht, das zu schauen. Also, von dem her können wir einfach gerade alle weiter hören. Das ist nie gesehen. Und dann noch in diesem Kino. Also, ich will jetzt da nicht niemand beschuldigen von der Kitag, aber der Innenarchitekt von Metropol 2, also dem sollte mal der Mel Gibson vorbeischauen. Jedenfalls Schluss, er bringt fast alle um. Der Rest macht dann der Ray Winstone. Endet aber im Spital. Genau, weil er ist versucht worden, der arme Keim. Yeah. Und tut das langsam vor sich hin vegetieren und stirbt dann ganz langsam. Und die hinterletzte Szene kommt wirklich das hinterletzte vom Film. Er trifft seine Tochter wieder, seine gestorbene Tochter. Sie laufen Hand in Hand, überbelichtet aus dem durch den Spitalgang. Genau, durch den Spitalgang und das Bild wird immer heller. Und das ist so schön. Es ist wirklich schön. Aber Martin Campbell, weißt du? Da hat man Erwartungen, ja. Das ist Action. Kommt der Strahlala, ja. Ja. Ist dann aber nicht. Es gibt eine Action-Szene. Wie viele Action-Szene gibt es? Ich bin ein paar Mal verschrocken, wenn irgendwann plötzlich wieder ein Auto in eine Brine fährt oder irgend so. Das ist, glaube ich, die einzige Action-Szene gewesen. Aber sonst? Nein! Ja, einfach schwach. Wirklich schwach. Ich gebe 2 Sterne. Ich weiß nicht, ob ich ihn sogar auf einen haben soll. Oder ob das halt wirklich, ob ich den dann mal vielleicht auf DVD nochmal schaue und dann auch so als unter der Woche am Oben-Film vielleicht einigermaßen okay ist. Die Gefahr besteht natürlich immer, ja. Aber so, für sich gefreut haben, ins Kino zu gehen. Nein, ist das einfach nichts. Ist das einfach nichts. Und darum gehe ich, glaube ich, gehe auf einen. Gehst du auf einen? Ich gehe auf einen. Ich bin jetzt mal so konsequent. Das ist ein Zeichen. Das ist langweilig, es läuft nicht. Also. Ich kann jetzt eigentlich wollen versöhnlich ändern. Oder wollen sagen, jetzt, wo man so viele Differenzen gehabt am Anfang, treffen wir uns jetzt einfach wieder. Auf zwei, aber du machst wieder alles kaputt. Ja, Entschuldigung. 2 Sterne für, ja, für was? Lustige erste Halbzeit, sie stirbt schnell, die Action ist gut gemacht. Welche Action? Die, wo es Frau anfährt und dann nachher der Mel dann ganz brutal aufs Auto zuschneiden und dann rumballern, oh, und dass es dann Auto im See landet. Das ist schön gewesen. Das ist schön gewesen, das musst du zugeben. Das muss ich zugeben. Aber es braucht lang, bis ich mal einsteige in den Film wie Torque oder Stealth. Aber ja, es gibt ja noch null. Also Stealth! Rotes Tuch. Schauen wir mal Stealth zusammen. Nein, ich will den nicht nochmal schauen. Ach komm, auf Blu-ray. Nein. Ja. Nein. Stealth, das ist cool. Stealth, das ist Mist. Ich sehe da gar nichts mehr. Das geht gar nicht. Unglaublich. Kommt da jetzt? Tja, was haben wir nächstes? Eben, das haben wir anschauen. Das kann ich auch im Kopf machen. Das ist kannst du das im Kopf machen? Ja. Also übernächste Woche sozusagen. Weil nächste Woche, das lohnt sich gar nicht. Nächste Woche, also der Donnerstag startet nur... Nein, aber nicht nur. Ich habe mir noch ein bisschen mehr schlau gemacht. Was? Es läuft der Blindside läuft da. Wuhu! Wuhu! Dann Remember Me mit dem Patterson. Oh nein, das ist aber eine recht weibliche Woche. Du. Und How to Train a Dragon. Genau, den habe ich gemeint. Der läuft auch noch. Ja. Macht der Kita grosse Werbung damit von jedem Film, sei genau. Es jetzt ein Actionfilm oder... Das habe ich gestern nicht rausgekommen. Der Blindside-Trailer vor dem Edge of Darkness. Und Dear John, also... Völlig am Thema vorbei. Ja gut. Das ist eh ja anders bei uns, das System. Ich meine, in Amerika hörst du ja oft, dass ein Trailer an einen gewissen Film attached ist, ja. Ist, oder? Ja, wegen dem Verleiher und ja. So, ja. Und da ist ja das einfach nach Kinos. Genau. Was läuft denn in zwei Wochen? Weißt du das auch? Jetzt machst du es schwierig. Oder eher weniger? Eher weniger. Was haben wir? Sind wir noch im April? Hä? Ja, keine Ahnung. Hast du keine Ahnung? Ich habe keine Ahnung. Ist gleich. Blindside werden wir schauen. Schon. Du nicht? Du bist Team schon mal froh. Wir sehen es dann. Doch. Was ich diese Woche noch... Gehst du Jerry Colton noch schauen? Nein, ich kann nicht Jerry Colton, ich kann den Ghost Ride von Polanski. Das ist aber ein alter Hut. Das ist ein alter Hut, aber man muss darüber reden können. Also wir gehen zusammen gehen wir sicher in Drachenfilm. Genau. Habe ich eigentlich gar keine Erwartungen, muss ich jetzt einmal ehrlich sagen. Ja, tief abschrauben die Erwartungen und vielleicht gibt es eine Überraschung. Genau, wer weiß. Hat bei den Fleischbällen auch funktioniert. Gut, wenn Sie fürs Zuhören. Sind wir wieder am Ende. Genau. Haben wir es geschafft. Relativ kompakte Show gesehen. Ja, unglaublich. Für all das, was wir reinpacken. Gute Nacht, guten Morgen, guten Nachmittag. Und bis nächstes Mal.